Ein Stipendium für eine Musikresidenz hatte das Goethe-Institut dem Komponisten Johannes Kreidler gegeben. Der war im letzten Oktober in Chicago. Dort hat er unter anderem zwei Videos von sich gezeigt, die den Blick auf das Profil des Künstlers schärfen sollen, bevor Sie dann mehr über die Zeit in Chicago und die Hintergründe hören. Zähneklappernd zeigte er sich in einem Video. Im tiefsten Winter bei minus 15 Grad bin ich aufs Dach von meiner Wohnung gegangen und habe eine Art Zähneklapper-Performance gemacht, wo ich dann in 16 Aufnahmen so eine Art Klangfläche erzeuge durch Zähneklappern, was inspiriert war durch das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Helmut Lachenmann. Da gibt es auch so eine Zähneklapper-Arie, die ich ehrlich gesagt recht affig fand, wo der Chor auf der Bühne steht und nach Partitur in Quintol da sowas macht, und das würde ich gerne mal, wenn dann, richtig machen. Ja, und der Berliner Winter ist kalt genug. Ja, da musste man mal durch, das ganze Aufnahme zu machen. Das hat dann schon eine Stunde mit nacktem Oberkörper bei minus 15 Grad. Ich habe da überhaupt keine masochistischen Bedürfnisse, aber für eine ästhetische Wirkung, da muss man durch. Johannes Kreidler nimmt als Komponist Bezug auf das, was in der Gesellschaft passiert. In seiner Arbeit verstellt er spielerisch den Blick auf die Dinge, sarkastisch, provozierend, entlarvend. Seine Charts-Music ist eine ganz spezielle Hitparade. Das ist von 2009, da habe ich Daten von Aktienkursen zum Höhepunkt der Finanzkrise in Melodien umgeschrieben. Und diese Melodien habe ich dann in eine Kinderkompositionssoftware eingespeist. Also das muss man sich so vorstellen, das ist ein ökonomisches Desaster, da gehen lauter Melodien abwärts. Also Lehman Brothers und so weiter und Bank of America. Aber alles wird dann von einer Software zu einem Arrangement verarbeitet, was unweigerlich immer ein so ein Happy Sounds daraus macht. Also da ist auch so ein Widerspruch von jedem Halbton abwärts, entsprechende Milliarden an Verlust, aber die Musik tut so, als ob nichts gewesen wäre. Und es funktioniert eigentlich nur als Video. Da sieht man halt wirklich die Kurse und die daraus resultierende Melodie dazu. Soweit so gut. Das war auch 2009 so ein kleiner Hit so auf YouTube. Wurde 500.000 Mal gesehen. Und da gibt's, das ist so formal gemacht, da kommen also erst ein paar Kurse der Finanzkrise, wo alles abwärts geht. Dann gibt's ein kurzes Zwischenspiel. Und dann kommt sozusagen der Kontrapunkt. Dann kommen Daten von Irakkrieg, zum Beispiel Anzahl der Toten im Irakkrieg. Oder in Korrelation dazu der Anstieg von dem Aktienkurs einer deutschen Waffenfirma Heckler & Koch, die in den Irakkrieg exportiert. Und da war die interessante Erfahrung im ersten Teil, da lachen noch alle. Ja, solange es die Lehman Brothers sind, die Banken, ja gut, das kann man aushalten. Aber dann, wo es zum Irakkrieg geht, da klappt man wirklich ziemlich die Kinnlade runter. Das fanden die aber gut am Ende, dass so dieses, ja, schon fast Comedy-hafte am Anfang doch wirklich anfängt weh zu tun dann im Laufe des Stückes. Bei seinem Aufenthalt in Chicago hat Johannes Kreidler diese beiden Arbeiten in Form von Videos gezeigt. Im Zentrum seiner Residence stand die Zusammenarbeit und ein anschließendes Konzert mit dem amerikanischen Ensemble Dal Niente. Musiker und Komponist hatten sich bei den renommierten Darmstädter Ferienkursen für neue Musik 2012 kennengelernt. Also eigentlich die Idee für das Projekt in Chicago, die kam erstmal dadurch, dass ich erfreulicherweise vorletztes Jahr den Kranichsteiner Musikpreis der Darmstädter Ferienkurse erhalten habe. Und der wird eben vergeben für Komposition und für Interpreten. Und auf Seiten der Interpreten hat das Chicago Ensemble Dal Niente den Preis bekommen. Und eigentlich durch diese Preisträgerschaft kam eigentlich die Idee auf, dass dann Ensemble und Komponist als Preisträger dann auch zusammen ein Projekt machen. Und so kam es, dass wir zum Beispiel mein Stück Fremdarbeit aufgeführt haben, bei dem ich selber moderiere. My work deals with the inclusion of foreign elements, with the question of identity and particularly with property rights, specifically copyright law. Fremdarbeit, ich muss vielleicht kurz mal das Stück erklären. Also da geht es darum, dass ich habe selber 2009 einen Kompositionsauftrag bekommen, ganz normal für eine gegebene Besetzung, und habe aber dann mal davon gehört, dass es speziell in China gibt, es Komponisten, die bieten ihre Dienste an, dass sie Auftragskompositionen schreiben, Auftragskomposition heißt da aber, dass man wirklich für eine ganz bestimmte Gelegenheit, wie zum Beispiel für Hochzeiten oder auch für Todesfeiern oder für Geburtstage, ein Stück komponiert. Und so einem Komponisten habe ich dann meinen Auftrag sozusagen weitergegeben, mit der Aufgabe, er soll jetzt aber eine Stilkopie meiner Musik erstellen. Also ich habe ihm Stücke von mir aus den letzten Jahren gegeben als Vorbild und jetzt soll ein neues geschrieben werden, was sich auch so anhört. Und da steckt zum einen Frage von Autorschaft drin, inwiefern jetzt die Musik, die ich da dann aus China bekommen habe, tatsächlich sich nach meiner Musik anhört, aber dieser Komponist, der ist eigentlich auf was anderes spezialisiert. Also da kommt immer wieder ein Clash der Kulturen zustande und er ist natürlich nun mal einer aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und es ist auch eine Frage des Preises und Wertes von Musik, weil nun mal ein Komponist aus China, das ist immer noch für unsere Verhältnisse ein Billiglohnland, das war also sehr billig, diese Musik da einzukaufen, war viel billiger als das, was ich für diesen Auftrag vertraglich bekommen habe. Also ich habe die Produktion wirklich in ein Billiglohnland verlagert und habe auch noch einen indischen Programmierer ebenfalls angeheuert mit derselben Aufgabe, aber das dann mehr auf Software-Ebene als algorithmische Komposition auch zu realisieren. Fremdarbeit wurde schon häufig aufgeführt. Die Reaktionen des Publikums sind keinesfalls vorhersehbar. Bei den Weltmusiktagen, da dachte ich, das ist mal wirklich ein guter Ort, das zu machen. So, da war ein völliges Schweigen während des ganzen Stückes, am Schluss mal ein bisschen ho-ho-ho. Da war überhaupt nichts, ganz irritierend. Oder bei der International Computer Music Conference in Ljubljana vorletztes Jahr, da ist tatsächlich die chinesische Delegation hat geschlossen den Saal verlassen nach 5 Minuten und danach eine Riesendiskussion mit dem, und nicht nur die, auch noch andere mit dem Veranstalter und so, was dem einfällt, mich einzuladen, aber es ist ja einfach nur genau dasselbe wie mit dem Keyboard, das auf der Bühne steht, und Laptop auf der Bühne steht, wo auch Made in China hinten drauf steht und da regt sich halt keiner dabei auf. Ich habe ja nur mal das eigentlich transparent gemacht, was auch sonst auf der Bühne vorhanden ist. In Chicago hat das Ensemble Dal Niente Fremdarbeit aufgeführt und Johannes Kreidler hat moderiert. Ein gutes Konzert, sagt der Komponist, und die Reaktion des Publikums unerwartet stark. Und in Chicago wurde auch gelacht durchaus, aber die Diskussion war schon kritisch und so. Und dann gab es auch noch eine Transgender-Frau, Mann oder so, die auch extrem empört war, die aber schnell den ganzen Saal gegen sich hatte, interessanterweise. Da passieren interessante Dinge, die ich dann selber auch nicht mehr in der Hand habe. Johannes Kreidler ist 34 Jahre alt. Mit 9 Jahren hat er angefangen zu komponieren, später in Freiburg und in Den Haag Komposition studiert und dabei seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Also ich nenne es dann Musik mit Musik. Das ist halt eine Art von Musik, die steht unleugbar irgendwo in der Tradition von Musik, von Serialismus und von algorithmischer Komposition und von meinem Lehrer Spalinger. Da kann man sicherlich auch in so einer Art von pointillistischem Satz da auch raushören. Und es ist eben mit den erstmal üblichen Instrumenten auf der Bühne. Insofern steht das in der Tradition von neuer Musik der letzten 30 Jahre, würde ich mal so sagen. Dann die Einbindung von den Pop-Samples würde ich ein bisschen reklamieren, war tatsächlich, als ich damit angefangen habe, so Anfang, Mitte der 2000er, war das auch noch einigermaßen frisch. Also ich habe das eigentlich aus Holland etwas aufgeschnappt. Ich habe ein Jahr in Holland noch studiert. Da gibt es noch das Institut für Sonologie, das ist ein Kunstwort, das, damit ist Computermusik eigentlich gemeint. Dort ging es halt wirklich vielmehr um Computermusik und vor allem um, irgendwie, da waren dann Stockhaus und Xenakis so die Hausgötter. Aber ich habe sowieso in dem Jahr in Holland, habe ich eigentlich versucht, einfach so viel möglich zu hören. Da in Den Haag, da waren Leute wirklich aus allen Herren Ländern, also auch aus Costa Rica und aus Australien und aus Israel zum Beispiel, was man in Deutschland doch wenig hat, und aus Südafrika und so. Also noch viel, viel gemischter. In Freiburg studierte er auch Philosophie und Kunstgeschichte und beteiligt sich seither aktiv auch als Autor von Artikeln in Fachzeitschriften am Diskurs über die zeitgenössische Musik. Für das Publikum in Chicago war es besonders spannend zu hören, wie er seine Position in der Musikszene sieht. Ich sage, das ist nicht Popmusik und aber auch nicht klassische Musik, sondern neue Musik. Da würde ich das eigentlich gerne als einfach wirklich was Eigenes versuchen zu beschreiben und etablieren. Und das ist in den USA noch ein bisschen schwieriger, weil da schon sehr stark dieses Image von Contemporary Classical Music vorherrscht. Oder auf der anderen Seite gibt es dann halt Experimentalism. Und das ist dann aber mehr so das Impro-Geschraube in der Kellerbar oder sowas. Und finde ich sympathisch, aber zum Beispiel Improvisation ist jetzt wiederum gar nicht so meins. Also das war da auch interessant, das zu präsentieren und zu diskutieren. Und ich glaube aber, das fängt jetzt da aber auch an in den USA, dass sie halt merken, dass dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Streichquartett und Symphonie-Image für neue Musik, dass das irgendwann halt auch langweilig wird und dass jetzt solche Formen mit viel mehr Elektronik und Video und allem, dass es kommt und dass das eben diesen Begriff von Contemporary Classical Music auch produktiv aufbricht. Auf dieser Basis konnte Johannes Kreidler auch den Musikern des Ensemble Dalniente ganz neue Perspektiven öffnen. Und weil man einige Zeit gemeinsam verbrachte, war die Zusammenarbeit mit dem Ensemble fruchtbar. Dieses Ensemble Dalniente ist biografisch ungefähr in einer ähnlichen Situation. Das sind junge, aber nicht mehr ganz junge Musiker, aber die jetzt so aus dem sozusagen gröbsten der Ausbildung heraus sind und seit ein paar Jahren eben ihr Ensemble aufgebaut haben und jetzt schon einigermaßen erfolgreich und etabliert sind, aber eben trotzdem noch irgendwie die nachfolgende Generation darstellen. Also das ist mal ganz gleiche Wellenlänge, in derselben Situation bin ich ja auch. Und die haben mich auch, wenn ich das auch sagen darf, wirklich sehr liebevoll fast betreut und sowas, dass man vom Flughafen abgeholt wird oder sowas, erlebt man auch nicht so oft. Und also aber einfach auch menschlich war das sehr, sehr nett, sehr, sehr angenehm, hab sie sehr gemocht. Die neuen Technologien gehören für Johannes Kreidler als Werkzeuge zum Komponieren ganz selbstverständlich dazu. Mehr noch, es sei für ihn geradezu eine Verpflichtung, sagt er, sich damit zu befassen. Der Komponist, der in Berlin lebt, hat sich in Chicago wohlgefühlt. Für ihn war das Residence-Programm des Goethe-Institutes eine willkommene Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich im Austausch an verschiedensten Orten, in unterschiedlichsten Kreisen musikalischer Laien und Profis noch mehr Klarheit über seine eigene Position zu verschaffen. Also die Werbung von denen lief sehr gut. Sie haben auch noch Vorträge organisiert, die ich da dann noch an mehreren Hochschulen in Chicago auch machen konnte. Das war sehr nett. Auch deshalb, weil erstmal die Bezahlung von Goethe selber war nicht so hoch, aber durch diese Vorträge ist es dann doch noch so viel zusammengekommen, dass es auch wirklich finanziell gelohnt hat. Also die Betreuung, die war wirklich sehr schön und auch herzlich. Also das kann ich ja wirklich namentlich nennen, dass die Irmi vom Goethe-Institut für Musik, die da zuständig ist, sie war wirklich sehr, sehr, sehr nett.